Es ist 7:58. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Leander Sattler. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Die Polizei weiß jetzt, wer die tote Frau ist, die in einem Wald bei Fuldabrück gefunden wurde. Es handelt sich demnach um eine 46-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis. FFH-Reporter Olaf Brinkmann. Pilzsammlerinnen hatten die Leiche am Sonntagmittag entdeckt und schnell hieß es, ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen erhärten diesen Verdacht, heißt es jetzt von Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie hoffen auf mögliche Zeugen, die in der vergangenen Woche im Waldgebiet nahe der A7 bei Fuldabrück etwas Verdächtiges beobachtet haben. Olaf Brinkmann, Fuldabrück. Ein Jahr Netflix-Abo im Tausch für ein verbotenes Butterfly-Messer. So der Vorschlag vom Chef der Gewerkschaft der Polizei. Seine Idee, die Regierung sollte Anreize bieten, dass Besitzer von gefährlichen Messern diese abgeben. Es brauche jetzt schnelles Handeln, denn die hohe Zahl an Messerangriffen sei Anlass zur Sorge. Nach einem Überfall auf einen Goldhändler in Fulda sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach dem Täter, zu sehen auch bei FFH in Web und App. Passiert ist der Vorfall bereits am 18. Juli, wie die Polizei heute mitteilte. Ein vermummter Mann betrat den Laden mit einem Rollator und forderte mit vorgehaltener Pistole Geld und Wertgegenstände. Anschließend flüchtete er zu Fuß, ohne Rollator, aber mit Beute. Olympia aktuell. Ziehen die deutschen Fußballfrauen gegen die USA ins Finale ein. Es läuft gerade die Verlängerung. FFH-Reporter Marius Franke, damit ist der Plan der Deutschen erstmal aufgegangen. Ja, so lang wie möglich kein Gegentor kassieren. 0:0 nach 90 Minuten. Einmal hatte das Team von Horst Rubesch Glück, als die Amerikanerinnen im Abseits ein Tor erzielten. Ansonsten ist das sehr ausgeglichen. Die große Frage, wer hat jetzt noch mehr Körner? Die deutschen Mädels kämpfen. Genauso auch unsere Hockeyherren. Da steht's ebenfalls im Halbfinale gegen Indien 2:1 zur Pause. Deutschland lag bereits zurück, hat das Spiel jetzt gedreht. Und gleich kommt dann auch noch Tischtennis im Team um den Odenwälder Timo Boll. Treffen die Männer auf Schweden. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Ja, der Falschfahrer ist immer noch unterwegs auf der A7 Fulda-Kassel zwischen Fulda-Nord und Hattenbacher 3. Kommt Ihnen das Fahrzeug entgegen. In beiden Richtungen äußerst rechts fahren, nicht überholen. Ich sag Bescheid, wenn die Gefahr vorüber ist. Dann müssen Sie auch ein bisschen aufpassen auf der A643 Mainz-Wiesbaden zwischen Dreieck Mainz und Mainz-Gonsenheim sind Rehe auf der Straße. A5 Kassel-Frankfurt in Höhe Hattenbacher 3 laufen Bergungsarbeiten auf der rechten Spur. Da hat ein Auto gebrannt. A7 Kassel-Hannover zwischen Hannover-Schmünden-Lutherberg und Hannover-Schmünden-Hedemünden ist wegen Bergungsarbeiten nach dem Unfall mit 2 LKW nur eine Spur frei. Und im Hochtaunuskreis ist eine Vollsperrung und zwar zwischen Niederreifenberg und Schmitten in beiden Richtungen. Da hat es einen Unfall gegeben. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig. FFH, das Wetter. Boah, das ist jetzt noch warm und trocken. Es bleibt auch in der Nacht so bei bis zu 12 Grad. Morgen dann erst schwül und kommen Gewitter nach Hessen. Die sind teils auch recht stark. Bis dahin bis 29 Grad.